Musik aus dem Jahr 1968, zwischen bewusstem Rückgriff auf einfache Rocktradition und nach wie vor psychedelischen Experimenten, hier gerade von Jefferson Airplane. Der Begriff 68er-Generation erwähnt zwar nur ein Jahr, meint aber Vertreter einer ganzen Reihe von Jahrgängen, die versuchten, erstarrte gesellschaftliche Strukturen zu verändern, die andere Formen des Zusammenlebens, Auftretens und auch des Musikerlebens ausprobierten. Die Mitglieder der Berliner Kommune 1 zogen schon Anfang 1967 zusammen und die kalifornischen Acid-Tests unter Beteiligung der späteren Grateful Dead fanden bereits zwischen Dezember 65 und März 66 statt. Bis die musikalischen Neuigkeiten aber auf Platte ihren Weg in die BRD fanden, dauerte es immer noch eine Weile und das erste größere Festival mit Rockmusik gab es hierzulande Ende September 68, die ersten Essener Songtage. 1970 berichtete dann der Spiegel schon von einer ganzen Welle solcher Festivals. Die Veränderungen dieser Jahre blieben auch in der Musikszene bis in die frühen 70er Jahre spürbar. Musikprofis und Liebhaber im Alter zwischen 40 und 56 Jahren erzählten in den letzten Wochen von ihren Erfahrungen mit Musik in dieser Zeit, allein zu Hause, vor dem eigenen Aufnahmegerät oder im Straßencafé. Welche Rolle das Erleben von Rockmusik in der Abgrenzung von alten Traditionen und Lebensformen spielte, davon berichten unter anderem die Musikjournalisten Rainer Blome und Karl-Ludwig Reichert. Ich meine, du musst dir einfach vorstellen, das können sich die Leute, die jungen Leute von heute ja gar nicht vorstellen, in was für einer Umgebung wir damals groß geworden sind, als wir Jugendliche waren. Das war also wirklich sowas von restriktiv, sowas von autoritär und sowas von Untertanentum, bei unseren Erwachsenen damals, was man sich heute gar nicht vorstellen kann und wo wir ständig mit zu kämpfen hatten und dass daraus natürlich dann auch so spontane Geschichten passieren, wie einfach nur um zu provozieren, fährt man mit dem offenen Auto durch die Straßen und hängt seine Lautsprecher raus und fährt dann die wildeste Rockmusik ab, meinetwegen auch Fax und solche Sachen, wo die Leute dann am Straßenrand nur mit offenen Mündern da standen und dann im Hintergrund natürlich dann schimpften über das, was da wieder ablief. Ins Arbeitslager war einer der geflügelten Worte damals, dieser Leute. Das war für uns 68, war die Musik schon eine Aufforderung zum Aufbruch in eine bessere Zeit. So ganz spontan fällt mir jetzt ein Refrain ein von Blind Faith, der hieß einfach Change Your Way, ja. In einer Menge von Text kam das aber vor. Und das war wirklich ein Satz, an dem habe ich geknackt und überlegt. Ja. Und die Zeiten, ja gut, 68, die sind natürlich verschieden von den heutigen, insofern, als sie damals noch viel verspießerter waren. Ja. Viele persönlichen Freiheiten gar nicht existierten. Und wenn du dann solche Texte gehört hast, dann hast du dich wirklich gefragt, was machst du hier? Ja? Du machst dein Abitur, du wirst irgendwas studieren und mit haargenau 65 wirst du pensioniert werden und warst das dann. Ja? dass bessere Zeiten nicht durch Musik hören kommen werden. Das war uns damals allen klar. Wir waren allerdings auch der festen Meinung, dass Musik ein ganz wichtiger kultureller Bestandteil dringend notwendiger kultureller und politischer Veränderungen sei. Und wir haben uns an Gruppen orientiert, die inhaltlich auch diese Dinge in Songs vertreten hatten. Und das war nun von unserer Seite aus nicht beckmesserisch. Das heißt, wenn die Stones über Revolution sangen, war uns das genauso recht, wie wenn es die Jefferson Airplane taten. Es war uns allerdings auch immer klar, dass alle Auseinandersetzungen, die auf dieser Ebene geführt wurden und ja heute auch noch geführt werden, Scheingefechte waren, die nichts anderes als so einen Sandkastencharakter hat. Das heißt, man hat Konflikte, die nun tatsächlich gesellschaftlich existent waren, durchgespielt in Form von ästhetischen, musikalischen, künstlerischen Diskussionen. Film hat ja auch eine wichtige Rolle gespielt. Musik war auch in den 60er Jahren nicht das ausschließliche Leitmedium. Das ist es erst in den späten 60er Jahren geworden. Hat man nicht noch Schlafsäcke mitgebracht, hat er einfach nur rumgelegen. Und dann ließ man, ja, die Halle war voll von Musik und dann hatte man die Augen zu, hatte eventuell natürlich die und da hatten sie ihre Drogen drauf, natürlich. Und, aber ließ sich dann diese Stimmung, davon dieser Stimmung treiben und genoss das, genoss dieses, wie soll man sagen, Moment, wo ich mal nicht irgendwie mit üblichen Lebensformen, naja, das waren so etwas paradiesische Zustände, ja. Und denke, das haben wir heute nicht mehr. Paradiesische Zustände, wie sie der Kölner Musikwissenschaftler Ansgar Jerntrup gerade beschrieben hat, konnten Musikhörer in Kalifornien schon ab 1966 erleben, nur oft unter freiem Himmel. Die Tradition der Rockfestivals geht sicher auf die Acid-Tests und Be-Ins der Jahre 66-67 zurück. Dort spielten die Bands oft langgezogene Stücke, zu denen dann die Seele der Zuhörer auf Reisen ging, oft mit Hilfe von Joint oder Acid-Trip. Und so ein Hörklima kann auch schon mal die Musik einer Band verändern. Cream hatten im Sommer 67 schon eine lange Tournee kreuz und quer durch die USA hinter sich. Und die Live-Versionen ihrer Songs waren noch nicht wesentlich länger als die Studiofassungen. Doch dann spielten Cream eine Woche lang in Bill Grahams Fillmore in San Francisco. Jack Bruce erinnert sich. Then we got to San Francisco in the famous hippie summer of 67, and up until that point we had been playing small clubs. This is a 7-month-long tour, and this was towards the end. Wir kamen also ins Fillmore und der Laden war rappelvoll. Das Publikum war so relaxed und stoned. Die sagten: Spielt einfach, macht euch keine Gedanken wegen der Songs. Also begannen wir mit diesen langen Improvisationen, wahrscheinlich unter dem Einfluss von dem Rauch, der in Richtung Bühne geblasen wurde. To do this, to get into these long improvisations, probably under the influence of some of the smoke that was being blown towards us, and you know that's how that happened. And then, of course, das wurde natürlich zu so einer Art Markenzeichen, das lange Improvisieren. Wir mussten das jeden Abend bringen, und wie ich schon sagte, für ein Trio ist das ziemlich aufreibend. Nach einer Weile wurde das ein weiterer Grund für die Auflösung der Band. Vielleicht wollten wir ja nicht jeden Abend so spielen, aber wir mussten es. That's pretty wearing. So after a while it became another reason that led to the sort of breakup of the band, if you like. That, you know, maybe we didn't want to do that every night, but we had to, you know. Gada da Vida, das 17-Minuten-Epos von Iron Butterfly aus dem Jahr 68, fällt vielen spontan als erstes ein, wenn die Rede auf lange Stücke kommt. So etwas wurde aber nicht nur privat zur Klangreise, sondern auch in Clubs zum Tanzen aufgelegt. Solche Stücke bargen für die Hörer Ende der 60er Jahre noch eine Menge Unerhörtes. Die Erfahrung, einem Stück 10 bis 20 Minuten zuzuhören oder dazu zu tanzen, war ja in der Rockmusik noch relativ neu. Der persönliche Höralltag unterschied sich noch in anderen Punkten vom heute gängigen Umgang mit Musik. Davon berichten Musikliebhaber in Köln und Berlin, die Journalisten Ingeborg Schober und Karl Ludwig Reichert und Rio Reiser. Da wurde erstens mal nicht mehr Radio gehört, weil das Radioprogramm da vollkommen uninteressant war in den 60ern. Ne? Und dann wurde bewusst Platten aufgelegt, da gab es bestimmte Favoriten, die mussten nicht unbedingt jetzt gerade Hits sein. Die waren dann Szene-Favoriten oder eben, fiel mir jetzt als erstes ein, als du das gefragt hast, Beggar's Banquet zum Beispiel war dann die neue Stones. Die wurde natürlich, das war die erstmal, also bestimmt 100 Mal hintereinander, nicht hintereinander, sondern 100 Mal erstmal in den darauffolgenden Wochen, nachdem man sie gekauft hatte, gespielt wurde. Ne? Hm. Und zwar, ich würde sogar sagen, immer die ganze LP sogar durch. Ne? Manchmal war dann ein Favorit, den hat man dann mach nochmal und mach nochmal. Ja, gut, jetzt meinetwegen nochmal Street Fighting Man, ja, oder nochmal Sympathy for the Devil. Oder irgendwie sowas. Eine neue Scheibe, also dir ausgesucht oder entweder alleine oder mit Leuten und dann, oder wenn ich, wie gesagt, denn zu Hause war, denn alleine gehört und ja, 30 Mal hintereinander, ne, bis ich sie echt auswendig konnte. Naja, und dann kam vielleicht mal eine andere dran, denn irgendwann mal, aber also echt nicht Ex und Hop oder so, ja, so wie heute oder so. Es gab Zeiten, da lief von früh bis Abend ein und dieselbe Musik. Und zwar egal, was man gemacht hat. Fernsehen hat man eh nicht geguckt. Man hat viel zusammengesessen und gequakelt und hat sich dabei Musik angehört. Man hat natürlich auch über die Stücke also gefachsimpelt, über die Texte und ja, ich meine, das war schon so eine Einheit, um die Platte herum sozusagen. Also die Platte als Kaminfeuer, als akustisches, vielleicht kann man das so irgendwie, oder Lagerfeuer. Ja, so Kerzenmeditation kann ich mich erinnern in einer Wohnung in Anvigi in Herbst 68 in London. So Kerzenmeditation, Joni Mitchell, Leonard Cohen, alle Leute total darauf konzentriert. Heutzutage gehe ich davon aus, dass es ziemlich ungewöhnlich ist. Fly, silly seabird, no dreams can possess you. No voices can blame you for sun on your wings. My gentle relations have names they must call me, for loving the freedom of all flying things. My dreams with the seagulls fly, out of reach, out of eye. I came to the city and lived like old Crusoe on an island of noise in a cobblestone sea. And the beaches were concrete, and the stars paid a light bill, and the blossoms hung false on their store window trees. My dreams with the seagulls fly, out of reach, out of light. And down to the seaside, the sun on my shoulders and wind in my hair. But sandcastles crumble and hunger is human, and humans are hungry for words they can't share. My dreams with the seagulls fly, out of reach, out of sight. I call dinner alone, crying, where are the footprints that danced on these beaches, and the hands that cast wishes that sunk like a stone. My dreams with the seagulls fly, how to reach, how to Musikgruppen nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt habe lange Zeit, war ein Vorgang, den ich als kollektives Hören mit direkter Kommunikation bezeichnen würde. Und das war nun bei uns schon ritualisiert, dass man am Tag, zum Teil, wenn man nicht selber geübt hat, auch ein paar Stunden Musik gehört hat. Und durchaus nach dem Geschmack der verschiedenen Gruppenmitglieder. Dadurch erwarb man sowas wie Kompetenz und auch Toleranz, denn es war nun nicht so, dass jeder der ausgesprochene Fan des Musikgeschmacks des anderen war, zumindest nicht in unserer Gruppe, aber es gab so ein paar Grundvereinbarungen. Mit Sicherheit war der absolute Heilige Captain Beefheart. Und es gab ein Bandritual, dass also in unserer Band keiner spielen konnte, der nicht Trautmask Replika, und zwar alle vier Seiten hintereinander von vorn bis hinten durchstand. Und wir haben, als wir mal Bassisten suchten, wird das wirklich im Test gemacht. Wir haben die Leute isoliert in die Kabine gesetzt, und wer also früher als die Laufzeit dauerte, mit verstörten Gesichtern aus dem Zimmer gekrochen kam, der war nun schon von vornherein draußen. Ja, liegend zum Beispiel dann meistens auch, ne? Also die Stühle waren ja dann schon meistens abgeschafft. Ich kann ja nur von meiner, wie ja gesagt, Familie reden. Mhm. War es schon mal das, war ein Effekt, ne? Man hatte meistens Matratzen oder man saß allenfalls im Schneidersitz irgendwie und krümelte den nächsten Joint und lehnte sich dann wieder zurück. Und hatte natürlich noch eine andere, bei mir muss ich auch sagen, aber vergleichbare Erfahrung weiß ich auch von anderen. Also ich rede jetzt nur erstmal von Haschisch. Das ist ein visuelle Eindruck hat. Also beim ersten Mal Haschisch rauchen, weiß ich noch, das war Vanilla Fudge, die LP, wo diese Covernummern drauf sind, wie You Keep Me Hanging On, wo die also ganzen eigentlich so Mitte 60er Hits ganz langsam nachspielen. Und ich weiß, also jeder Ton setzte sich für mich in ein Bild um. Und Das war ein Erlebnis. Das war also geträumte, gesehene Musik. Es war selbstverständlich, dass mit den Leuten, mit denen man Politik machte, mit denen feierte man auch und hörte nächtelang Musik an und tanzte dazu. Und ich kann mich also, was die Drogengeschichte angeht, nicht anschließen. Ich hatte ein bisschen Ängste, Drogen zu nehmen. Erstens hatte ich ein Kind schon, ein vierjähriges, 68, und zweitens ich war auch so völlig zufrieden mit dem, was ich hörte, und wurde fröhlich davon und tanzte ausgelassen. Bei mir 68 war das Bulls Blau und ganz viel Bier. Also ich hatte mit Haschisch und den Sachen also noch nichts zu tun. Das kam erst viel später. Also auch einfach, weil ich eben im Berufsleben stand, und das waren halt organisierte Feten, die fanden in Zehlendorf statt, ja, in irgendeiner Villa. Und dann hat jeder 5 Mark Eintritt bezahlt, und dann gab es halt Blut Blau bis zum Umkippen. Aber es gab eben auch schöne Musik, die wir eben zu Hause nicht so hören konnten. Und das war das. Ja. Und wir hatten auch immer einen Trick dabei. Damals gab es noch keine Kopfhörer. Wir haben uns die eine Box ans Ohr gelegt und die andere Box auf den Magen, ja. Und dann die ganze Musik durchgejagt. Und das war absolut stark, ja. Jimi Hendrix habe ich nur so gehört, ja. Don't you be late. Electric woman waits for you and me. So it's time we take a ride. You can cast all your hang-ups over the south side while we fly right over the love field sea. Look up ahead, I see the love land. Soon you will understand. Trotz des Begriffs 68er Generation hatten die Aktivitäten, zum Beispiel des Berliner SDS, schon Jahre vorher an der FU begonnen. Einer der bekanntesten Vertreter der Studentenbewegung war damals Rainer Langhans. Während Rudi Dutschke, Bernd Rabehl und andere auch äußerlich einen ziemlich ernsten Eindruck machten, provozierten Rainer Langhans, Fritz Teufel und Kollegen von der Kommune 1 schon allein durch Haartracht und Lebensstil. Für diese Fraktion der Studentenbewegung spielte nach einer Weile auch Rockmusik eine politische Rolle. Anders als bei manchen SDSlern, die das Musikhören als rein privates Vergnügen verstanden. Rockmusik bedeutete damals für den 27, 28 Jahre alten Rainer Langhans etwas anderes als für viele junge Rockhörer. Weißt du, diese ganzen Behauptungen oder Ideen, so wie du sie jetzt auch, glaube ich, anklingen lässt, dass da wir Kraft daraus gezogen hätten und so weiter, das stimmt ja gar nicht. Die Rockmusik war ein Begleitinstrument, eine Art von, man kann sagen, kongenialem Soundteppich, der uns einfach parallel zukam. Wir haben ja unsere Wurzeln nicht in der Rockmusik gehabt, oder wir haben uns ja von der Rockmusik gar nichts vorgeben lassen müssen. Wir waren ja, wie wir fanden, an einer viel wichtigeren Quelle, nämlich der Befreiung des Menschen aus diesen psychologischen und in diesem Fall auch natürlich den soziologischen Strukturen interessiert und haben uns daher eigentlich unsere ganzen Impetus, unser ganzes Feuer geholt. Wir haben das nicht aus der Rockmusik geholt, die kam dazu, nicht? Die Jungs, die haben da ein bisschen Musik gemacht und so weiter und das war ganz schön, aber wir waren ja viel, viel feuriger als die. Das heißt, wir hatten gar nicht das Gefühl, dass die uns voraus gewesen sind oder dass die gar irgendwelche Quellen für uns darstellten, sondern wir haben die Revolution aus einem ganz anderen Eck geholt, nämlich erstens aus unserem Elend, zweitens mal aus der Kritik an den Vätern, drittens mal aus der Möglichkeit eben den Körper zu befreien, indem man die Sexualität befreit. Und das war für uns etwas, was wir zum Teil theoretisch, aber dann auch praktisch eben mit unseren Körpern direkt gemacht haben, was gar nicht über den Konsum der Ohren aus irgendwelchen Schallplattenrillen natürlich für uns gekommen war. Rockmusik war etwas, was uns zu Pass kam, was aber, wenn du so willst, nur als zusätzliches Mittel, wie meinetwegen eine Uniformjacke aus dem Kostümfundus, die dann umgenäht und umgefärbt wurde und so weiter, von uns benutzt wurde. Solange auf den Straßen oder an den Universitäten agiert und auch schon mal getanzt wurde, blieb für rein private Hörvergnügungen wenig Zeit. Zumindest für Rainer Langhans und einige Mitkommunaden war, wie er heute formuliert, die Revolte aber schon Anfang 68 vorüber. In der politischen Szene habe Ratlosigkeit wegen der Organisationsfrage geherrscht. Die großen Demonstrationen nach dem Attentat auf Rudi Dutschke um Ostern und die Aktionen gegen Verlagshäuser von Axel Springer hätten sie als ein letztes Aufflackern erlebt. Inzwischen war die Kommune 1 in eine Fabrik in Moabit umgezogen. Je nach Besuchslage lebten dort bis zu 20, 30 Leute zusammen, ganz ohne Privatzimmer. Das war dann natürlich ein extremer Umschwung. Wir haben uns dann wieder auf uns selbst zurückgezogen, haben dann praktisch nur noch zu Hause gesessen, sind nicht mehr zu Demonstrationen gegangen, gerade noch zu Gerichtsverfahren. Und da haben wir dann eben, was damals alles natürlich noch nicht gar nicht existiert, und zwar dann eine Riesenanlage uns von Freunden bauen lassen, die gab es noch gar nicht zu kaufen. Das heißt, so vier Lautsprecher und gute Plattenspieler und so weiter. Und der stand dann an den vier Ecken dieses riesigen Matratzenlagers, wo dann alle schliefen, nicht, und haben dann sehr viel und sehr laut Musik gehört. Das war ein großer Fabrikraum in 200 Quadratmeter oben, wo wir dann alle zusammenlebten. Und da haben wir dann sehr, sehr viel Musik gehört und haben dann eben auch das mit Drogen, also zuerst Haschisch und später LSD, dann eben wirklich auch als eine Möglichkeit der inneren Erfahrung, also der, man kann sagen, der Anregungen eben für innere Bilder dann eingesetzt, nicht? Das haben wir dann sehr exzessiv gemacht. Zusammen natürlich auch mit Leuten, die Musik machten. Wir selber machten auch dabei Musik und so weiter zum Teil. Und da wurde dann Musik in einer Form auch wichtig, wie man sich das vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das heißt, wenn man dann auf Haschisch oder LSD ist, bekommt der Musik eine sehr starke Wirkung. Und diese Wirkung wurde dann von uns auch psychologisch, kann man sagen, eingesetzt. Das heißt, wer welche Musik wann auflegte, wer bei welcher Textzeile welche Bewegung machte, welche Textzeilen dann eben von jemandem gehört wurden und so weiter. Diese ganzen Entdeckungen, nicht? Das haben wir da eben gemacht, unter uns auch. Und das war dann, wenn man so will, auch eine Musik, die als Psychologie oder als Erfahrungsmöglichkeit, als Mitteilungsmöglichkeit, als Sprache eingesetzt wird. Nachdem Frank Zappa anlässlich der ersten Essener Songtage Ende September 68 zum ersten Mal mit den Mothers of Invention in Deutschland gespielt hatte, formulierte er in einem Interview, er hätte den Eindruck gehabt, viele wollten lieber über Musik reden, als ihr zuzuhören. Viele Konzerte seien in Diskussionen geendet. In Michael und Joachim Rüsenbergs Film über die Essener Songtage präsentiert sich in dem alten Dokumentarmaterial darüber hinaus ein etwas dogmatisches Diskussionsklima. Und Rainer Blome erinnert sich noch an die Kluft zwischen der Fraktion, die politische Thesen verkünden wollte, und denjenigen, die zunächst einfach nur das Gemeinschaftsgefühl und die Musik genießen wollten. Rainer Langhans zog 1969 nach handgreiflichen Anfeindungen in der Berliner Szene mit einigen Leuten in München zusammen. Dort versenkte man sich nun auch im eigenen Privatzimmer mit Kopfhörern in etwas softere Musik. Paul Horns Flötenmeditationen etwa oder Musik von Neil Young bis Dory Previn. Und es wurden noch mehr Drogen konsumiert. Rainer Langhans Verhaftung und Verurteilung wegen einschlägiger Vergehen stand für ihn am Ende einer Entwicklung der Jahre 71 bis 73, die von immer unangenehmeren Erfahrungen in der Drogenszene geprägt war. Musik und Drogen funktionierten seitdem, so Langhans heute, nicht mehr als Bindemittel einer gemeinsam angestrebten Utopie. Musik habe nun nur noch Konsum und Rückzug ins Private bedeutet. Say I don't deserve all the things I've had. Mittlerweile sind die Teens und Twens vom Ende der 60er Jahre mehr oder weniger so alt wie ihre Eltern damals. Manchen geht es so wie jenem Gesprächspartner, für den Musik heute hauptsächlich ein Mittel zum Aufpeppen am Morgen ist und der Musik nicht mehr so ernst nimmt wie früher, als er noch mit fast religiösem Eifer die Interviews seiner Helden im Rolling Stone las. Andere sind nach wie vor Musikfans, mit oder ohne Nostalgie. Die Hörlandschaft hat sich indes wohl unwiderruflich verändert. Den heutigen Stand der Hördinge kommentieren abschließend Bernd Gockel und Rainer Blome als Musikjournalisten, Rio Reiser und noch einmal ein Gast eines Berliner Straßencafés. Ich bin Ende der 60er Jahre mit Musik groß geworden, mit Soft Machine, Jimi Hendrix, Stooges, Frank Zappa, Grateful Dead. Und ich glaube tatsächlich, dass die Hörerlebnisse damals intensiver waren, als sie es heute in der Regel noch sein können. Das hatte und hat zunächst einmal was mit der Menge, der schieren Quantität der Musik zu tun. Im Rundfunk gab es diese Musik damals praktisch nicht zu hören. Es gab kein MTV, es gab keine Werbespots mit Musik. Es gab nicht die Dauerberieselung, wie sie heute üblich geworden ist. Insofern war das Erleben von Musik ein emotionales Ereignis, das sich extremer vom durchschnittlichen Tagesablauf und Bewusstseinszustand abhob, als das heute wahrscheinlich möglich ist. Rockmusik ist nun mal ein Teil der Unterhaltungsindustrie geworden und folglich ist es kein Wunder, wenn sich auch das Hören und die Rezeption von Rockmusik heute erheblich formatierter und normierter ist, als das nach vor 20 oder 25 Jahren möglich war. Ich akzeptiere das Gedudel um mich rum und höre mir manchmal Platten, muss auch manchmal Platten einfach so mir zur Information anhören, muss mir auch Tapes von anderen Leuten anhören, Kassetten oder so. Und sonst lege ich mir bewusst entweder Tapetenmusik, nenne ich das, auf. Das ist aber dann sowas wie Brian Eno oder bestimmte Klassik. Oder ich setze mich richtig hin, dann mache ich die Türen hier zu und drehe die Anlage voll auf und dann höre ich mir irgendwas. Es ist aber meistens auch Klassik. Also ich würde mal sagen, zu 70% Klassik. Dann ganz konzentriert durch. Richtig wie ein Film angucken. Und dann ist, soll aber auch nichts weiter sonst sein. Und da brauche ich auch gar keinen Joint mehr und nichts, sondern dann höre ich mir nur das an und konzentriert. Ne? Da ist mir zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit jemand aus der alten Zeit über die Beine gelaufen ist. Und nachdem wir ins Gespräch gekommen waren, er mir sagte, ja Mensch, weißt du noch, kannst dich noch erinnern an diese tolle Band, diese Spirit. Er sagte dann mit im zweiten Satz, das wäre genau die Musik, die er heute immer noch wahnsinnig gut findet und am liebsten hört. Und ich bohrte dann ein bisschen weiter und erfuhr dann dabei, dass er in einer ganz bestimmten Situation die Musik, die Spirit nämlich, zum ersten Mal gehört hat, so Ende der 60er Jahre. Wobei mir dann aufgefallen ist, dass es mehr dieses Ereignis war, in der er diese Musik gehört hat, das er heute noch so gerne erinnert, und diese Musik nur ein Begleitwerkzeug war. Das heißt, die Reminiszenz wird erhalten durch eine ganz bestimmte Art von Musik zu hören. Und die nachfolgende Generation hat eine andere Musik. Dieser Musik stehen wir genauso verständnislos gegenüber wie unsere Eltern der Negermusik. Und da konnte man keine Melodie drin entdecken. Ja. Und bei Techno tun wir uns auch schwer, irgendein Seelenleben in der Musik zu entdecken. Aber tatsächlich ist das vermutlich unser Fehler, ja, weil selbstverständlich auf Techno, bin ich voll überzeugt, kann man gut abtanzen. Und kann man also gut abtanzen, darauf kommt es ja an, auf was kommt sonst an. Ja.